Voraussetzung für die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert war auch in Österreich eine landwirtschaftliche Revolution. Verbesserte Geräte, neue Erkenntnisse über Düngemittel, neue Pflanzenzüchtungen, neue Erkenntnisse über die richtige Reihenfolge, in der verschiedene Pflanzen auf einem Feld angebaut werden müssen, trugen dazu bei, dass die Erträge in der Landwirtschaft rasant gesteigert wurden. Das führte einerseits dazu, dass Lebensmittel billiger wurden und andererseits, dass viele kleine Bauern eben wegen dieser gesunkenen Preise verarmten und in die Städte zogen, um dort Arbeit zu suchen. Ganz ähnlich wie heute in den Großstädten der Dritten Welt drängten sie sich in den Elendsquartieren der Vorstädte. Gleichzeitig waren die Handwerksbetriebe von Fabriken abgelöst worden. Erst die Wasserkraft und später die Dampfmaschinen machten es möglich, hunderte von gleichartigen Maschinen mit einer einzigen Kraftquelle anzutreiben. Früher hatte jeder Handwerker sein eigenes Werkzeug besessen. Jetzt besaßen nur wenige die Fabriken und die verarmten Bauern und Handwerker und ihre Familien besaßen nichts als ihre Hände und Köpfe, ihre Arbeitskraft, die sie an die Besitzer der Maschinen und Werkzeuge verkaufen mussten. Die tägliche Arbeitszeit in den Fabriken betrug oft bis zu 14, manchmal 16 Stunden. Oft war nicht einmal der Sonntag frei, von Urlaub war keine Rede, wer krank wurde, war auf sich selbst angewiesen. Altersvorsorge gab es ebenfalls nicht und die Löhne reichten oft nicht, um die Familie ausreichend zu ernähren. Frauen wurden noch schlechter bezahlt als die Männer und auch die Kinder mussten oft in die Fabrik. Doch in der Fabrik lernten die Arbeitenden die Zusammenarbeit kennen und sie entdeckten, dass sie auch für die eigenen Interessen zusammenarbeiten konnten. Die ersten Zusammenschlüsse waren Arbeiterbildungsvereine. Das waren nicht nur Tarnbezeichnungen, um gewerkschaftliche Arbeit vor den Behörden zu verheimlichen. Bildung war notwendig, damit die Arbeiter und Arbeiterinnen am politischen Leben teilnehmen konnten. Den ersten solchen Verein gründete der Buchbindergeselle Friedrich Sander in den Tagen der Märzrevolution 1848. Doch nach der Niederlage der Revolution wurde auch der Arbeiterverein verboten. Mit Streiks, Bittschriften und Demonstrationen kämpften die Arbeiter gegen das Koalitionsverbot, also das Verbot, gewerkschaftliche Vereinigungen zu bilden. Erst um 1867 konnten wieder legale Arbeiterbildungsvereine und ab 1870 Gewerkschaftsvereine gegründet werden. Die wichtigsten Forderungen, um die sich die Arbeiter scharten, waren der 8-Stunden-Tag und das allgemeine Wahlrecht. Der 8-Stunden-Tag, 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Schlaf war notwendig, um überhaupt ein menschenwürdiges Dasein führen zu können. Das allgemeine Wahlrecht mussten sich die Arbeitenden erkämpfen, um Einfluss auf die Gesetzgebung zu bekommen und den Staat zu zwingen, ihre Rechte anzuerkennen. Unter den politisch aktiven Arbeitern waren die Ideen von Karl Marx besonders einflussreich. Im Kommunistischen Manifest stellte er, gemeinsam mit Friedrich Engels, die These auf, dass bisher die Geschichte durch Kämpfe zwischen den Herrschenden und den Beherrschten, den Besitzenden und den besitzlosen Klassen vorangetrieben wurde. Doch dass es der Arbeiterklasse bestimmt sei, die Klassengesellschaft überhaupt zu beseitigen und durch eine klassenlose Gesellschaft zu ersetzen, in der nicht einige wenige die Produktionsmittel besitzen und die anderen für sich schuften lassen, sondern alle gemeinsam beschließen, was und wie produziert wird und wie die erzeugten Güter verteilt werden. Den meisten politisch aktiven Arbeitern und Arbeiterinnen schwebte als Ziel eine klassenlose Gesellschaft vor. Doch wie sie zu erreichen war, darüber herrschte keine Einigkeit. Die einen meinten, die Arbeiter müssten durch eine bewaffnete Revolution die Macht im Staat ergreifen. Die anderen setzten darauf, dass die Arbeiterklasse durch Wahlen die Macht im Staat erlangen würde. Die Dritten meinten, man müsste den Staat sofort abschaffen. Mit der Gründung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 1888 setzte sich die gemäßigte Richtung durch, die auf gewerkschaftlichen Kampf und Wahlen setzte. Bis heute ist die Sozialdemokratie die einflussreichste politische Kraft in der österreichischen Gewerkschaftsbewegung. Erst 1892 wurde auch eine christliche Gewerkschaft gegründet. Alle Arbeitenden der Monarchie in einer schlagkräftigen Organisation zusammenzubringen, gelang den Gewerkschaften nicht. 1897 gründeten die tschechischen Gewerkschaften ihre eigene zentrale Kommission. Bis zum Ersten Weltkrieg konnte die Arbeiterinnenschaft in zähen Kämpfen einige Erfolge erzielen. 1905 wurde das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht für Männer erkämpft. Und die Wahlen 1907 brachten eine große Zahl sozialdemokratischer Abgeordneter, darunter viele Gewerkschafter, ins Parlament. Bis 1910 war der 10-Stunden-Tag in fast allen Betrieben durch Kollektivverträge gesichert. Doch die erkämpften Lohnerhöhungen wurden immer wieder durch Preissteigerungen entwertet. Bei den Hungerdemonstrationen 1911 zeigten die Herrschenden, dass sie keine Hemmungen hatten, auf protestierende Arbeiter schießen zu lassen. Als die Habsburger Monarchie, unterstützt vom Deutschen Kaiserreich, den Krieg begann, den wir heute als den Ersten Weltkrieg bezeichnen, stellte sich die Sozialdemokratische Partei an die Seite ihrer Regierung. Das taten auch viele andere sozialdemokratischen Parteien. Viele Arbeitende empfanden das als Verrat, denn bisher hatte es geheißen, dass die Arbeitenden sich nur befreien konnten, wenn sie auf der ganzen Welt gemeinsam für eine gerechte Gesellschaft ohne Ausbeutung kämpften. Gustav Stresemann, der spätere deutsche Kanzler, damals Abgeordneter im Deutschen Reichstag, brachte klar zum Ausdruck, worum es in diesem Krieg wirklich ging. Deutschland sollte Belgien, halb Frankreich, Marokko und Teile von Osteuropa erobern, denn ohne einen garantierten Absatzmarkt von mindestens 150 Millionen Abnehmern könnte keine Volkswirtschaft mit der amerikanischen konkurrieren. Unter der Kriegsdiktatur wurden viele erkämpften Rechte außer Kraft gesetzt. Die Arbeiter mussten an die Front und ihre Frauen in die Rüstungsfabriken. 1916 verübte Friedrich Adler, der Sohn des Parteigründers Viktor Adler, ein Attentat auf den Ministerpräsidenten. Die Arbeiterinnenschaft schüttelte ihre Resignation ab und begann wieder zu kämpfen. Im Jänner 1918 wurde aus einem Streik gegen die Kürzung von Rationen ein Generalstreik für die Beendigung des Krieges.